Ich bin nicht gefragt, mich in die Welt zu zeigen. Yeah! Mir geht's prächtig, Kate. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch.